Ding hüpft auf und ab. So kommt der Motor auf Trab. Strengt euch an, ihr könnt noch mehr. Links und rechts und